Im Zimmer war es dumpf. Das Fenster aber hatte sie nicht geöffnet. Von der Treppe her kam ein übler Geruch und die Tür zur Treppe stand offen. Aus den inneren Räumen drangen durch die gleichfalls offene Durchgangstür Wolken von Tabakrauch. Sie hustete, schloss aber nicht die Tür. Das kleinste Mädchen, im Alter von 6 Jahren etwa, schlief irgendwie halb sitzend, zusammengekauert, auf dem Fußboden, mit dem Gesichtchen ans Sofa gekuschelt. Der Knabe, vielleicht ein Jahr älter, stand zitternd in einem Winkel und weinte. Er hatte wahrscheinlich soeben Schläge bekommen. Das älteste Mädchen, von ungefähr 9 Jahren, hoch aufgeschossen und dünn wie ein Streichhölzchen, stand in einem zerrissenen Hemdchen und in einem alten, wattierten Mäntelchen, das um die nackten Schultern geworfen und wahrscheinlich vor 2 Jahren gemacht war, da es ihr jetzt kaum bis zu den Knien reichte, im Winkel neben dem kleinen Bruder und hielt seinen Hals mit ihrem langen, dünnen Ärmchen umschlungen. Sie schien ihn zu trösten, flüsterte ihm etwas zu und hielt ihn in jeder Weise zurück, damit er ja nicht weine, und gleichzeitig beobachtete sie mit ihren übergroßen, dunklen Augen, die in dem abgemagerten und erschrockenen Gesichtchen noch größer wirkten, angstvoll die ruhelos wandernde Mutter. Marmeladow kniete, ohne das Zimmer zu betreten, an der Tür nieder und schob Raskolnikow vor sich hinein. Als die Frau den Fremden erblickte, blieb sie zerstreut vor ihm stehen, kam auf einen Augenblick wie zu sich und schien nachzudenken, warum er eingetreten sei. Aber sie meinte wohl, dass er in die anderen Räume wollte, da der ihrige ja nur ein Durchgangszimmer war. Nachdem sie sich so überlegt hatte, ging sie, ohne ihn weiter zu beachten, zur Flurtür, um sie zu schließen. Da schrie sie plötzlich auf, als sie auf der Schwelle ihren knienden Mann erblickte. »Ach!« rief sie in blinder Wut. »Du bist zurückgekehrt, du Zuchthäusler, du Unmensch! Und wo ist das Geld? Was hast du in der Tasche? Zeig's her! Und die Kleider sind nicht dieselben. Wo ist deine Uniform? Wo ist das Geld? Sprich!« Und sie stürzte sich auf ihn, um ihn zu durchsuchen. Marmeladow hob gehorsam und unterwürfig die Arme beiderseits hoch, um ihr die Durchsuchung der Taschen zu erleichtern. Vom Geld war keine Kopeke mehr da. »Wo ist das Geld?« schrie sie wieder. »Oh Gott, er wird doch nicht alles vertrunken haben. Es waren doch noch 12 Rubel im Kasten.« Und in rasender Wut packte sie ihn plötzlich an den Haaren und zerrte ihn ins Zimmer herein. Marmeladow erleichterte ihr die Mühe, indem er auf den Knien demütig hinter ihr herkroch. »Auch das ist mein Genuss. Auch das ist für mich kein Schmerz, sondern ein Genuss, mein verehrter Herr«, rief er aus, während er an den Haaren gezerrt und geschüttelt wurde und einmal sogar mit der Stirn gegen den Boden schlug.